Kleinere Fragmente, Dramen von Friedrich von Schiller. Entwurf: Die Braut in Trauer oder zweiter Teil der Räuber, eine Tragödie in 5 Akten. Karl Moor hält den Himmel für versöhnt, er ist endlich in eine gewisse Sicherheit eingewiegt worden, ein 20-jähriges Glück lässt ihn keinen Umschlag mehr fürchten. Er hat in dieser Zeit Gutes gestiftet, er hat Unglückliche getröstet, er hat eine wohltätige Rolle gespielt, er lebt in einem fremden Land und sieht in die frühe Zeit nur wie in einen schweren Traum zurück. Nichts ist ihm in dieser ganzen Zwischenzeit aus der vorigen Epoche mehr erschienen. Darüber spricht er mit seinem Freund Schweitzer und reizt die Nemesis. Schweitzer hat unterdessen schon Ursache gehabt, eine Peripetie zu fürchten und lässt daher ein Wort der Warnung fallen, welches aber nicht geachtet wird. Schweitzer liebt ihn noch immer wie in alten Zeiten und möchte ihm gern jedes Unangenehme ersparen. Die Vermählung seiner Tochter mit dem Grafen Decentis ist jetzt seine wichtigste Angelegenheit. Ein Parricid muss begangen werden, fragt sich von welcher Art, Vater tötet den Sohn oder die Tochter, Bruder liebt und tötet die Schwester, Vater tötet ihn, Vater liebt die Braut des Sohns, Bruder tötet den Bräutigam der Schwester, Sohn verrät oder tötet den Vater. Karl Moor ist selbst Bräutigam, er soll die einzige Tochter des Grafen Decentis ehelichen, der ihm die höchste Verpflichtung hat. Einige Jahre, die zwischen seiner alten Lebensart und seiner jetzigen verflossen, eine heitre Gegenwart, die Macht der Schönheit und Liebe, haben den Frieden in sein Herz gerufen. Er fängt an zu glauben, dass er doch noch glücklich werden könne. Graf Julian, Xaver, sein Sohn, Mathilde, seine Tochter, Graf von Decentis, bestimmter Bräutigam Mathildens, Georg, Jäger des Grafen Julian, der Geist des Franz Moor, Kosinski, ein böhmischer Edelmann. Die Szene ist auf dem Schloss des Grafen Julian in Savoyen. Eine Gespenstererscheinung und eine Vermählungsfeier eröffnen die Handlung. Graf Julian, Karl Moor, will seine Tochter Mathilde vermählen. Der Bräutigam ist aus einer Familie, gegen die der Graf etwas Schweres gut zu machen hat, oder er hat sonst ein dringendes Interesse, diese Heirat zu schließen. Mathilde liebt ihren Bräutigam zwar nicht, aber sie hat auch nichts gegen ihn, ihr Herz ist ohne Leidenschaft, und sie unterwirft sich gern dem Wunsch ihres Vaters, der in dieser Heirat eine ihr nicht begreifliche Befriedigung findet. Unter Julians Hausgesinde ist ein Jäger, Schweitzer, auf den er sehr viel hält, der um seine geheimsten Gedanken weiß und an seine Person höchst attachiert ist. Der Jäger ist voller Herzhaftigkeit, ein trefflicher Schütz und hat gleichsam die oberste Aufsicht über alle Diener des Grafen. Er ist mehr der Aufseher und Ratgeber als der Knecht seiner jungen Herrschaft. Julian hat einen Sohn Xaver, der ins 19. Jahr geht, Mathilde wird 18 Jahre alt. Xaver ist ein leidenschaftlicher und unregiersamer Jüngling, der von seinem Vater kurz gehalten und ihm deswegen aufsätzig wird. Er geht seinen Weg allein, ohne alle kindliche Neigung. Nur Furcht fühlt er vor seinem Vater. Er liebt die Jagd und ist ein wilder, trotziger Weidmann. Niemand ist im Stand, dies wilde Gemüt zu bändigen, als Mathilde, seine Schwester. Für diese fühlt er eine unglückliche, fatale Liebe, welche aber bis jetzt dem Vater verborgen blieb. Doch Mathilde ist mehrmals durch seine Aufwallung geängstigt worden, und Georg, der Jäger, hat eine böse Ahnung davon. Eben darum treibt er den Grafen, die Vermählung zu beschleunigen. Diese nahe bevorstehende Vermählung beginnt aber unter den sinistersten Anzeigen. Die Bewohner des Schlosses werden durch seltsame Ereignisse beunruhigt. Einem unter ihnen ist eine Erscheinung begegnet. Diese Vorfälle werden anfangs vor dem Grafen Julian geheim gehalten, und ihm selbst ist noch nichts dergleichen begegnet. Aber Graf Xaver erfährt davon, und seine natürliche Wildheit treibt ihn, die Sache zu erforschen. Er wacht in der gefährlichen Stunde und an dem bezeichneten Ort und erblickt auch wirklich die Gestalt unter furchtbaren Nebenumständen. Doch hat er wilden Mut genug, ihr zu Leibe zu rücken und sie anzureden, worauf sie verschwindet. Er ahnet ein Geheimnis, das seinen Vater betreffe, und dringt in den Jäger, es zu erforschen. Georg, der Jäger, ist Ursache, dass man dem Grafen noch nichts von der Sache entdeckt hat. Xaver ist ungeachtet der schreckenvollen Vision nicht zahmer geworden. Seine wilde Seele fürchtet selbst das Totenreich nicht. Er glaubt, es werde jemand aus der Familie sterben. Eine Nonne kommt zu der jungen Gräfin und bezeugt sich liebkosend gegen sie, doch spricht sie nicht. Sie hat ihr zuerst in der Kapelle des Nonnenklosters begegnet, wo sie oft hinzugehen pflegte. Sie hat neben ihr niedergekniet und gebetet und ist oft still an ihrer Seite gegangen. Doch hat sie nie ein Wort aus ihr herausbringen können. Es schien aber, sie wollte, dass Mathilde den Schleier anzöge. Diese liebte die stumme Freundin innig, und ohne im geringsten etwas Arges dabei zu haben, unterhielt sie den Umgang mit ihr. Ja, die Nonne kommt heimlich zu ihr auf das Schloss und gibt ihr durch Winke zu verstehen, dass sie das Kloster anstatt des Brautkranzes erwählen solle. Wie die Nonne einmal wiederkommt, wird sie durch etwas gehindert, sich zu nähern. Einsmals tritt sie in das Zimmer ihres Vaters und findet dort ein Bild liegen. Wie sie es näher ansieht, ist es die Nonne. Sie kann es nicht leugnen. Ihr Vater kommt dazu und findet sie das Bild küssend. Wie er sie darüber befragt, so erfährt er mit Erstaunen, dass sie das Original zu dem Bilde zu kennen glaube. Seine Neugier wird erregt, er will die Nonne kennenlernen, die seiner Amalie so gleich sein soll, denn dieses Bildnis ist Amaliens. Die Frage entsteht, dürfen die zwei Geister einmal zusammen sich finden, und wie werden sie sich da verhalten? Wenn es ist, so ist es in Gegenwart des Grafen.